Abschnitt 27 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 203. Der Herrscher, den nicht hemmt in seinen Siegen, verbergen, wehren oder eilig fliehen, ließ mir, weil ich bezaubert sollt, entglühen, ins Herz den schärfsten Pfeil der Liebe fliegen. Wohl mußt ich schon dem ersten Streich erliegen, doch weiter ging sein grausames Bemühen, denn auch des Mitleids Pfeil sah ich ihn ziehen, und doppelt muß ich Armer mit ihm kriegen. Die eine Wunde zeiget Feuersgluten, die andere Tränen, wenn in Schmerz versunken, ich dich erblicke, wie dein Auge trübe. Doch kann der Doppelquell der Tränen fluten, von meinem Feure nicht löschen einen Funken, ja höher durch das Mitleid wächst die Liebe. Ende von Abschnitt 27.